Anton Kadel. Und ich bin Jakob Wansing. Und wir wollen heute über das TV Dülmen ein Interview machen mit Daniel Kroter. Und dafür haben wir Fragen vorbereitet und Daniel Kroter ist auch ein Trainer vom Basketball TV Dülmen. Warum hast du dich entschieden, Basketballtrainer zu werden? Also mir war schon relativ schnell klar, als ich schon in der U16 oder so gespielt habe, dass ich irgendwann mal Trainer sein werde oder sein möchte. Mir macht es einfach Spaß, selber zu spielen und es auch anderen beizubringen. Spielst du auch in einer Mannschaft Basketball? Ja, ich spiele auch noch Basketball. Ich habe 9 oder 10 Jahre bei TV Dülmen selber gespielt und bin dann letztes Jahr zum Union Lüdinghausen gewechselt. Wie viel Zeit brauchst du in der Woche als Trainer? Gar nicht so viel. Wir haben ja nur 2-mal in der Woche Training, mittwochs und freitags und am Wochenende auch ab und zu ein Spiel. Ich bin nicht alleine, Kai und ich machen das hier zusammen. Wir bereiten das Training immer ein bisschen vor, nicht ganz so viel. Ja, 3-mal in der Woche circa. Wie lange gibt es schon die Abteilung Basketball vom TV Dülmen? Puh. Den ganzen Verein gibt es ja schon seit 1884, glaube ich. Wie lange es Basketball gibt, kann ich leider nicht beantworten. 50 Jahre vielleicht. Ich schätze einfach mal, keine Ahnung. Was kostet es bei euch, Basketball zu spielen? Man bezahlt einen halbjährlichen Betrag. Ich glaube, das sind 50 oder 100 Euro im halben Jahr, also nicht ganz so viel. Habt ihr genug Plätze für alle Spieler in den Mannschaften? Plätze schon, also es kann jeder kommen, der möchte. Bei Basketball ist das so, dass zu den Spielen nur 12 Leute mit können. Aber an sich haben wir genug Plätze und genug... Also es können so viele Leute kommen, wie die wollen. Ist es schwer, Mannschaften zusammenzustellen? Ich würde sagen, im Jugendbereich nicht so, weil die Anfrage, glaube ich, steigt beim Basketball in den jungen Jahren. Schwerer wird es dann, wenn es langsam zu den Älteren kommt. Zum Beispiel bei der U18 und in dem Herrenbereich. Bei uns gibt es zum Beispiel gar keinen Herrenbereich mehr. Wie kann man sich bei euch anmelden? Man kann im Internet gucken, da stehen unsere Daten von Kai und mir. Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben oder so, oder einfach persönlich mal vorbeikommen. Und dann kann man bei uns 3 bis 4 Mal ein Probeträgen machen, bis man sich dann entscheiden kann, ob man dann mitmachen möchte oder nicht. Also es gibt wahrscheinlich nur Jungsmannschaften, oder? Bei uns in Dülmen schon. Mhm. Haben wir nur eine, gibt es halt nur Jungsmannschaften, aber es gibt auch natürlich Frauen- bzw. Mädchenmannschaften. Jetzt nicht bei uns, aber zum Beispiel da, wo ich jetzt spiele in Lüdinghausen, gibt es auch eine Damenmannschaft. Wird das denn noch irgendwie eingeführt noch irgendwann, dass es Frauenmannschaften oder Mädchenmannschaften gibt? Wenn sich genug Mädchen melden oder Frauen, gibt es bestimmt auch bald mal eine Frauenmannschaft. Okay. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. Drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when me better when I'm with you. Up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking, I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. stay a while, stay with me. Stay a while, stay a while, oh. Stay a while, stay a while, stay with me. Stay here with me. I like me better when I'm with you. Better when I'm with you. Hallo, ich bin Annika, ich bin 11 Jahre alt und im Rahmen der Radio AG führe ich heute ein Interview mit dem Herrn Lampe von der Fitnessabteilung der DJK. Dazu habe ich ein paar Fragen vorbereitet und wir starten direkt mit der ersten. Wie viel kostet ein Monatsbeitrag, wenn man eine neue Sportart anfängt? Hallo erstmal. Wir haben natürlich viele unterschiedliche Sportarten bei uns beim DJK. Dort sind natürlich auch dann unterschiedliche Monatsbeiträge zu entrichten. Beim Judo ist es ein bisschen anders wie beim Fußball und bei der Fitnessabteilung, da darf man leider erst mit 13 Jahren beginnen. Kann man das Clubhaus für Feiern mieten, wenn man kein Mitglied ist? Ja, unser Clubhaus kann man mieten zu Geburtstagen, zu Jubiläen, irgendwelchen anderen Anlässen. Das müsste man dann aber mit den Betreibern des Clubhauses persönlich absprechen. Veranstalten Sie auch einen Tag der offenen Tür und wenn ja, wann? Wir veranstalten leider keinen Tag der offenen Tür. Wir hatten aber aufgrund unseres großen Jubiläums, 25 Jahre DJK Fitness, welches wir dieses Jahr gefeiert haben, viele einzelne Aktionen, wo viele Leute mitgemacht haben. Viele Menschen kamen zu uns und haben mit uns gemeinsam Sport gemacht. Braucht man bei Ihnen ein bestimmtes Alter, um Mitglied zu sein? Wie gerade schon erwähnt, komme ich ja von der Fitnessabteilung und ja, da sollte man mindestens 13 Jahre alt sein, um mit dem Jugendfitness beginnen zu können. Wenn man mindestens 16 Jahre alt ist, darf man auch schon die Geräte benutzen oder unsere Kurse benutzen. Wie viele Kinder sind ungefähr bei Ihnen Mitglied? Wenn ich jetzt mal dann wieder zum Fußball den Bogen schlagen darf, da sind Kinder bis 6 Jahre, fast 120 Kinder Mitglied. Im Alter von 7 bis 14 Jahren sind fast 450 Kinder Mitglied. Und im Alter bis 18 Jahren haben wir ungefähr 230 Kinder, die bei uns Mitglied sind. Ab welchem Alter beginnen die meisten Kinder mit einer Sportart? Wie schon erwähnt, haben wir ganz viele unterschiedliche Sportarten, wie zum Beispiel Judo oder eben Fußball. Im Durchschnitt fangen die Kinder aber mit 7 Jahren an, Sport zu machen. Haben Sie eine Lieblingssportart? Welche und warum? Da ich ja von der Fitnessabteilung bin, ist natürlich Fitness auch meine Lieblingssportart. Ist ja irgendwo naheliegend. Was fanden Sie an dem Verein interessant, dass Sie da eingetreten sind? Als ich damals mich entschlossen habe, Sport zu machen, habe ich mir viele unterschiedliche Vereine angeschaut und bin direkt bei der DJK hängen geblieben, weil es mir da am besten gefallen hat. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Who needs love leaning to one side? We're free falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. Made me a believer. And now I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, will you come and see me? I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. I'm just a lover of my twin soul. Fire the shots and I need to know. I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up.

Und zu unserem Aufgabenbereich gehört auch das Freizeitbad Düpp. Was bedeutet Düpp? Düpp ist ein Kunstwort aus den Worten Dülmen und Bad gebildet. Das Wort oder der Name ist von einer Agentur geschaffen worden und dann den politischen Gremien vorgestellt worden. Und Düpp ist gewählt worden, weil es ein sehr eingängiger, griffiger Begriff ist, mit dem man auch sehr gut Marketingaufgaben erfüllen kann. Haben Sie schon mal nachgefragt, kommen die Leute eigentlich hauptsächlich aus Dülmen? Wir führen regelmäßig Besucherbefragungen nach ihren Postleitzahlen durch. Von daher wissen wir, woher unsere Gäste kommen. Etwa die Hälfte der Gäste, die das Freizeitbad Düpp besuchen, kommen aus Dülmen. Die andere Hälfte kommt aus den umliegenden Gemeinden und Städten. Wie oft kommen denn die Leute durchschnittlich her? Das können wir gar nicht sagen, wie oft die Gäste durchschnittlich das Bad besuchen, weil wir unterschiedliche Besuchergruppen haben. Ein Mitglied von einem Schwimmverein ist regelmäßig einmal in der Woche da. Während Besucher zum Beispiel von Familien oder auch von auswärtigen Städten oder Gemeinden natürlich weniger das Freizeitbad besuchen. Wir haben aber etwa knapp 1000 Gäste am Tag im Freizeitbad Düpp durchschnittlich. Wird es teurer nach dem Umbau und wenn ja, warum? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, ob es teurer wird, weil es natürlich davon abhängig ist, wie sich die Kostensituation entwickelt. Und natürlich auch davon abhängig ist, wie die Preise steigen, die wir an unsere Lieferanten zahlen müssen. Und hierzu zählt natürlich auch die Entwicklung der Gehälter der Mitarbeiter, die möglicherweise auch zu einer Kostensteigerung führen können. Wie viele Leute arbeiten im Düpp? Das ist etwas unterschiedlich. Insbesondere während der Zeit der Freibadsaison ist der Personalbedarf sehr groß. Dann arbeiten wir mit knapp 80 Mitarbeitern zusammen, wobei etwa 20 Mitarbeiter mit 40 Stunden in der Woche beschäftigt sind und die anderen Mitarbeiter in der Regel auf 450 Euro Basis arbeiten. Kann man im Düpp ein Praktikum machen, auch wenn man nicht schwimmen kann? Bei uns kann man Praktikas in den Bereichen Beckenaufsicht, Gastronomie und Rezeption machen. Wir begrüßen sogar, wenn jemand zu uns kommt und ein Praktikum macht, weil wir den Interessierten dann unser Bad vorstellen können und wir sogar hoffen, dass wir diese interessierten Gäste auch als Mitarbeiter gewinnen können. Bei den Praktikern ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass wir wirklich händeringend Mitarbeiter für die Beckenaufsicht suchen. Jemand in der Beckenaufsicht kann eingesetzt werden, wenn er wenigstens 18 Jahre alt ist, der G-Leistungsschein Silber hat und körperlich so fit ist, dass er auch einen Gast aus dem Wasser retten kann. Was wird sich nach dem Umbau verändern? Besonders markante Veränderungen nach der Baumaßnahme Düpp 2020 ist sicherlich die neue Aktivhalle mit dem Hubboden. Hier sind wir dann in der Lage, Wassergymnastik und Schwimmkurse anzubieten. Der Hubboden kann von 0 cm bis 1,80 m Tiefe gesenkt werden. Hinzu kommt, dass wir einen völlig neuen Bereich für Familien schaffen werden. Die Gastronomie wird dem Bedarf angepasst. Es kommen komplett neue Umkleiden, Dusch- und Sanitärräume hinzu. Das Düpp wird insgesamt sehr viel attraktiver werden, sowohl für die Gäste des Familienbades wie auch für Sportschwimmer und Erholungssuchende, die vor allem im Rahmen des Kursprogrammes das Freizeitbad Düpp besuchen. Vielen Dank für das Interview, Herr Bergmann. Gern geschehen, es freut mich sehr, immer wieder über das Freizeitbad Düpp erzählen zu können. Gucci gang, ooh. That's it, yeah. Right now, T-Man. Lil Pump, yeah. Gucci gang, ooh. Ooh, yeah. Big head on the beat. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. Yeah. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy me no wedding ring. Ooh. Rather go and buy Balmain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy no Ben Wetter ring. No. Rather go and buy Balmain's. Ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. My lean costs more than your rent. It do. Ooh, your mama still live in the tent. Yeah. Still slanging dope in the jets. Huh? Yeah. Me and my grandma take meds. Who? None of this shit be new to me. Nope. Fuck up my teacher called tutories. Yeah. Bought some red bars, cost hella G's. Huh? Fuck your airline, fuck your company. Fuck it. Bitch, your breath smell like some cigarettes. Cigarette. I'd rather fuck a bitch from the project. Yeah. They kick me out of plane off Percocet. Now Lil Pump flying private jets. Yeah. Everybody screaming for WestJet. Fuck em. Lil Pump still stuck that meth. Yeah. 100 on wrist, sipping on tag. Fuck a little bitch, make a pussy wet. What? Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Spread thin racks on new chain. My bitch love do cocaine. Yeah. I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Huh? Rather go and buy Balmain. Yeah. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spent three racks on new chain. Huh? My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Yeah. I can't buy no Ben and Wetter ring. No. Rather go and buy Balmain's. Huh? Ayy. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Gucci gang. Lil Pump. Yeah. Lil Pump. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Shut like a jacket, so do yours. We'll roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Since just me and you. Stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Yeah. Hallo Frau Boch, wir sind Marvin, Jonas und Paul und wir stellen die Stadtbücherei Dülmf. Heute bei uns zu Gast ist Frau Boch. Hallo Marvin, hallo Jonas. Hallo. Schön, dass ich bei euch sein darf. Wie lange arbeiten Sie schon in der Stadtbücherei Dülmf? Ich bin jetzt schon 40 Jahre in der Stadtbücherei Dülmf angestellt. Wieso haben Sie sich damals für die Stadtbücherei entschieden? Ich habe immer schon gerne gelesen. Wie viele Bücher sind ungefähr in der Stadtbücherei Dülmf? Wir haben im Augenblick 43.800 Bücher. Aber wir haben natürlich auch noch ganz andere Medien dazu. Und das sind nur die normalen Bücher, die man also in die Hand nehmen kann. Darüber hinaus bietet die Stadtbücherei noch einen großen Pool an E-Medien, also an elektronisch herunterladbaren Büchern. Auch nochmal ungefähr die gleiche Menge. Da sollte jeder was finden, was ihn interessiert. Welche Menschen besuchen die Stadtbücherei am meisten? Kinder, Jugendliche oder Erwachsene? Gemessen an der Zahl der Einwohner Dülmens sind die meisten Benutzer, also die, die aktiv immer regelmäßig in die Stadtbücherei kommen, um etwas auszuleihen, die Kinder. Da sind es fast ein Drittel. Danach kommen die Jugendlichen mit ungefähr 8% und die Erwachsenen, das ist interessant. Da bricht es erstmal völlig ein, also die jungen Erwachsenen bis 30 Jahre lesen eigentlich so gut wie gar nicht. Und dann kommen aber wieder, das sind dann im Grunde die jungen Eltern, die wieder Kinder haben, die sich wieder in der Bücherei anmelden. Und da sind es dann ungefähr 12%. Das ist also auch schon wieder eine ganze Menge der Einwohner. Ja. Ja, wir haben also insgesamt im Jahr so um die 5.000, etwas über 5.000 aktive Leser. Wir haben Romane für Kinder, Erwachsene, Jugendliche. Das fängt bei den Bilderbüchern für die ganz Kleinen an, geht über Erzählungen für die Kinder im Grundschulalter. Dann haben wir Erzählungen für Kinder und Jugendliche in eurem Alter. Dann haben wir aber auch einen ziemlich großen Bestand an Romanen für Jugendliche, die so ab 13 gedacht sind. Und natürlich die ganz normalen Romane für Erwachsene. Es gibt aber auch noch Sachbücher zu allen möglichen Themen. Auch wieder in unterschiedlichen Gruppen. Einmal für jüngere Kinder, dann für die Jugendlichen. Und dann wieder für Erwachsene. Und wie kann man die ganzen Bücher ausleihen? Ausleihen kann jeder in der Stadtbücherei Dülmen, der einen gültigen Büchereiausweis hat. Und den Ausweis bekommt man unterschiedlich. Erwachsene kommen einfach mit ihrem Personalausweis und melden sich an, zahlen eine Jahresgebühr von 20 Euro und können dann ausleihen. Kinder haben es etwas schwerer. Die müssen nämlich einmal Mutter oder Vater aktivieren, dass die in die Stadtbücherei mitkommen und die Kinder anmelden. Wir bieten vor allen Dingen für Jugendliche jetzt in letzter Zeit viele Aktionen an. Wir haben seit Anfang des Jahres ein neues Gaming-Projekt. Also bei uns in der Bücherei gibt es zwei Games, die man spielen kann vor Ort. Wir haben eine PlayStation 4 mit entsprechender Anzahl Controller, ich glaube 4 Controller, ja. Und dann haben wir noch eine Nintendo Switch mit 2x4 Controllern. Einmal diese Dinger, die zusammen sind und einmal die, die man auseinandernehmen kann, um sich dabei zu bewegen und über die Bewegung da etwas am Bildschirm auszulösen. Da bin ich aber ganz ehrlich gesagt nicht die Fachfrau. Da habe ich Gott sei Dank viele jüngere Kolleginnen, die sich da viel besser auskennen. Ich bin schon froh, dass ich die Nintendo Switch anschalten kann und ungefähr weiß, welche Knöpfe man drücken muss. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. Clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. testaments they told, the moonlit's eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Ich war letztens beim Autokontrolleur. Ich habe ihn gefragt, ob er meine Reifen kontrollieren könnte. Er meinte, ja, natürlich. 1, 2, 3, 4, alle da. Da ist Oxyribonukleinsäure. Bitte was? Na, da ist Oxyribonukleinsäure. Was ist denn das? Du kennst es vielleicht als DNS? Ah, also DNS ist die Desoxyribonukleinsäure? Genau. Nie wieder zu Oma und Opa. Warum denn? Die sitzen den ganzen Tag in der Wohnung herum und haben nichts an. Aber was soll das denn heißen? Die haben nichts an? Das kann doch gar nicht sein. Doch, die haben gar nichts an. Kein Radio, kein Fernseher und kein DVD-Player. Eben gar nichts. Sagt ein großer Stift zu einem kleinen Stift. Wachsmalstift. Ich bekomme Nes propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Bitte was? Ich bekomme Dynes propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Ist das schlimm? Nein, im Gegenteil. Das ist eine Unterstützung für meinen Arm, denn ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Also ist propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation eine Unterstützung für deinen Arm? Ja, genau. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. I'm going. fresh outpost. If they want the drama, got the O's. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out a million cash, told her bank on it. Das waren Jakob, Ida, Anton, Joris, Elias, Jana, Emma, Josephine, Jonas, Maike, Ida, Liz, Annika, Maxim, Marvin und ich, Paul, von der Radio AG des CBGs. Wir hoffen, ihr habt viel Interessantes erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Everybody's smoking. Your friends, my friends, and they ain't leaving. I want something just like this. Beste Mix für euer Wochenende. Jetzt.